Am Mittag ließ Angela Merkel zunächst durch ihren Sprecher Steffen Seibert mitteilen, was sie von den Neonazi-Krawallen im sächsischen Heidenau hält. Es ist abstoßend, wie Rechtsextremisten und Neonazis versuchen, rund um eine Flüchtlingseinrichtung ihre dumpfe Hassbotschaft zu verbreiten. Zuvor hatte der Koalitionspartner SPD kritisiert, die Kanzlerin sei bei diesem Thema auf Tauchstation gegangen, beziehe keine Stellung. Am Nachmittag legte Merkel vor einem Treffen mit Frankreichs Präsidenten François Hollande selbst nach. Es ist genauso beschämend, wie Bürgerinnen und Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch Mitlaufen diesen Dinge noch einmal unterstützen. Zur Stunde sitzen Merkel und Hollande mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko zusammen. Zuvor stand jedoch ein anderer Punkt ganz oben auf der Tagesordnung eines deutsch-französischen Zweiertreffens. Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen wollen sich Deutschland und Frankreich für eine gemeinsame europäische Linie einsetzen, sagte Merkel vor dem Treffen. Wenn wir uns die europäische Situation anschauen, so sehen wir, dass wir zwar ein gemeinsames Asylrecht in Europa in weiten Teilen haben, aber dass dieses zurzeit nicht umgesetzt wird. Und Deutschland und Frankreich erwarten, dass alle Mitgliedstaaten die vollständige Umsetzung dieses Asylrechts auch wirklich realisieren. Hier geht es um die Registrierung, hier geht es um Mindeststandards der Unterbringung und es geht um eine Mindeststandards von Gesundheitsversorgung. Von der EU-Kommission erwarteten sowohl Paris als auch Berlin, sagte Merkel, dafür Sorge zu tragen, wenn Mitgliedstaaten diese von uns allen bereits in Europa vereinbarten Bedingungen nicht einhalten, auch darauf hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass dies endlich geschieht. Je sais ce que représente pour l'Allemagne. Der französische Präsident sagte, er wisse, was es für Deutschland und Frankreich bedeutet, die Flüchtlinge aufzunehmen. Diese Verantwortung dürfe aber nicht nur bei einzelnen Ländern liegen, sondern betreffe ganz Europa. Der Vorschlag der EU-Kommission, verpflichtende Quoten für die Verteilung der Flüchtlinge einzuführen, scheiterte bislang am Widerstand Großbritanniens und einiger osteuropäischer Staaten. Deshalb erfolgt die Aufnahme der Flüchtlinge bisher auf der Basis freiwilliger Zusagen. Bei einem Sondertreffen der EU-Staats- und Regierungschefs Mitte November soll auch darüber gesprochen werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte bereits letzte Woche deutlich gemacht, sollte für die ungleiche Verteilung keine Lösung gefunden werden, dann sei das grenzfreie Europa in Gefahr. Wichtig ist für Berlin und Paris auch, dass es in der EU eine einheitliche Haltung gibt in der Frage, welche Staaten als sichere Herkunftsländer einzustufen sind. Bislang legt das jedes Land selbst fest. Etwa bei den Balkanländern gibt es sehr unterschiedliche Regelungen. La chancelière a rappelé ces mesures, celles que nous proposons. Hollande und Merkel betonten, dass schnell Registrierungszentren in den Staaten eingerichtet werden sollten, in denen besonders viele Flüchtlinge europäischen Boden betreten, Italien und Griechenland, damit die Flüchtlinge direkt bei ihrer Ankunft registriert werden könnten. Dies müsse noch in diesem Jahr geschehen.